Musik von Antonio Vivaldi mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker und Nigel Kennedy Violine. Sie hören das Nordwestradio mit der Dokumentation einer Lesung von und mit Günter Grass. Als seine Erzählung das Treffen in Telgte 1979 erschien, wurde das Buch sogleich ein Bestseller und die Kritik überschlug sich förmlich. Marcel Reich-Ranicki etwa lobte damals Grass über den grünen Klee und sprach vom Triumph einer großen Erzählkunst. Am 31. Januar dieses Jahres las Grass die ersten vier Kapitel dieser Erzählung. Die beiden ersten dokumentieren wir hier im Nordwestradio. Man schreibt das Jahr 1647. In deutschen Landen wird seit bald 30 Jahren Krieg geführt. Es wird geplündert und geraubt, gemordet und vergewaltigt. In dieser Zeit der Not und des Hungers, der Willkür und der Barbarei kommt ein deutscher Poet, Simon Dach, auf den Gedanken, möglichst alle großen Dichter der damaligen Gegenwart zu einem freundschaftlichen Gespräch zu versammeln. Sie sollen die Not und das Glück der Poeterei wie das Elend des Vaterlandes gemeinsam erörtern. Und alle kommen sie, ob jung oder alt, bürgerlich oder adlig, katholisch oder protestantisch, zu diesem Treffen in Telgte, einem kleinen Wallfahrtsort zwischen Münster und Osnabrück. Der beleibte Andreas Gryphius, der Schöngeist Hoffmannswaldau, der gewandte Grimmelshausen, Paul Gerhardt und Johann Scheffler, besser bekannt als Angelus Silesius, sowie der alte Weckerlin aus London. Hören Sie nun Günter Grass mit den ersten beiden Kapiteln aus dem Treffen in Telgte hier im Nordwestradio. Gestern wird sein, was morgen gewesen ist. Unsere Geschichten von heute müssen sich nicht jetzt zugetragen haben. Diese fing vor mehr als 300 Jahren an, andere Geschichten auch. So lang rührt jede Geschichte her, die in Deutschland handelt.